Wir sind zurück im Studio, der liebe Peter und ich. Wie schön, Peter, dass du hier nach Brasilien rübergeflogen bist, um den deutschen Leuten so gut zu dienen. Danke. Sehr gerne. Danke, dass du das mit mir zusammen geplant hast. Ach, das war eine ganz spontane, schnelle Bauentscheidung. Verrückte Idee. Weißt du, ja. Da habe ich sehr spontan, sehr schnell entschieden, aus dem Bauch heraus und bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich finde das toll, dass wir das tun. Ich auch. Menschen lieben macht immer Sinn, oder? Immer. Machen wir weiter. Und zwar über die Kraft des Evangeliums. Es ist etwas, was ich faszinierend finde. Ich habe in meinem Leben viele Menschen kennengelernt, da ich schon sehr lange mit Jesus gehe. Und eine Person, die mich fasziniert hat, wir lebten ja in Amerika 10 Jahre, relativ nah an dort, oder relativ dort, nah dort, wo Billy Graham auch gelebt hat und auch gedient hat. Und ich kann mich erinnern, als ich ihn predigen hörte, dieser Mann war eigentlich kein genialer Prediger, und das ist jetzt nur meine Perspektive, kein großartiger Bibellehrer. Aber dieser Mann hatte etwas Faszinierendes. Weißt du was, Peter? Ich denke schon, aber du hast es mir schon mal erzählt. Aber erzähl das mal den Menschen da draußen. Dieser Mann hatte einen unwahrscheinlich felsenfesten Glauben an die Kraft des Evangeliums. Dieser Mann war so sicher, dass im Evangelium selbst die Kraft ist, Menschen zu retten. Und das war auch die Basis, würde ich mal sagen, das war auch, warum Gott ihn so genial verwenden konnte, wenn er das Evangelium predigte. Er war sich so sicher, dass, wenn er das Evangelium predigt, dass die Kraft Gottes die Menschen auch zu Jesus zieht. Und das erlebte man bei ihm auch. Hast du nie Predigen gehört? In Englisch ein wenig. Er hat ja nur in Englisch gepredigt. Aber nur so? Nein, live nicht. Live nein, nein. Nicht. Ja, aber es gibt ja jetzt viele in den Social Medias einige kurze. Ah ja? Ja, es ist sehr kraftvoll. Du hörst dort nichts Neues. Wissen kriegst du dort nicht vermittelt. Du kriegst dort nur das, was dich so beschenken will. Ich sag mal so richtig beschenken will. Aber das finde ich ja auch so herrlich, weißt du, dass es da einen Menschen gibt und ja, ich weiß. Gott hat ihn berufen, Gott hat ihn ausgewählt, das verstehe ich alles. Nur, mein lieber Freund, du sollst dir daran denken, dass Jesus Christus jeden Christen berufen hat, das Evangelium zu predigen. Die Evangelisten sind da, damit das Volk Gottes vorbereitet wird, ausgerüstet wird zum Dienst, in diesem Fall vom Evangelisten, das Evangelium zu predigen. Und gar dieser Mann, der sie tief überzeugen hat, dass die Kraft Gottes wird erst dann frei, wenn das Evangelium auch verkündigt wird, hat er es auch mit so einer Leidenschaft verkündigt. Stell dir vor, wenn in deinem Herzen die Sicherheit wäre, dass jedes Mal, wenn du das Evangelium predigst, wird eine Kraft freigesetzt, um Menschen zu retten. Jedes Mal. Würdest du es nicht viel mehr predigen? Natürlich würde ich das tun. Dieses Wissen darum ist ja auch schon, ist ja schon powerful. Mhm. Da würde ich zweimal nachdenken, ob ich nicht tue. Weil ich tue etwas, wo etwas, also ich kann was freisetzen, was ich aber dann nicht umsetze. Ich lasse etwas zu. Weißt du, wenn ich denke, wie viel von uns Fokus gelegt wurde auf Eloquenz, Methoden, die richtigen Worte, nur im Grunde genommen, ich würde mal sagen, die Methode ist ja eigentlich, die kann ja vielseitig sein. Gott verwendet ja jeden Menschen auf die einzige Art und Weise, wie der Mensch auch ist. Aber solange wir das Evangelium beim Evangelium bleiben und vor allem an die Kraft glauben, wirklich an die Kraft glauben des Evangeliums, solange wird diese Kraft jedes Mal wirksam sein, wenn wir das Evangelium verkündigen. So einfach und simpel ist das. Aber fällt es uns manchmal nicht schwer, genau das, was so sehr Auswirkungen auf das Leben haben kann, wie das Evangelium, dass wir das nicht glauben? So maximal einfach. Ja. Aber maximal schwer tun wir uns damit. Ja, weißt du warum? Weil die Religion hat uns erzogen, alles kompliziert zu machen. Das Komplizierte glauben wir. Wenn es nicht kompliziert ist, dann verwirft es die Religion ja. Religiöse Menschen verwerfen die Einfachheit des Evangeliums. Und wisst ihr, was mir bewusst geworden ist? Wir hatten jetzt eine Brazilian Kids Care Meeting, Debbie Benicio und ich, 3 intensive Tage. Und Debbie hat immer wieder folgende Aussage gemacht. Ein 7-Jähriger muss es verstehen, dann haben wir es richtig ausgedrückt. Sehr gut. Das, weißt du, wie das klingt? Wie eine Einladung. Immer alles einfach zu machen. Denkt mal, wie simpel das Evangelium ist. Schau, ich weiß nicht, ob du die Chosen magst. Das musst du auch nicht mögen. Die Serie The Chosen. Ja. Mhm. Da gibt es einige Episoden, die mag ich nicht so. Da gibt es auch einige Dinge, die mag ich nicht so. Aber im Großen und Ganzen, ich mag sie. Mhm. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen, wir können uns übrigens am Abend die 4. Episode, habt ihr die schon gesehen? Nee. Da können wir uns ein bisschen was anschauen zu Hause mit Debbie. Debbie mag das auch gern. Cool. Debbie, Lena, du und ich. Gerne. Was ich mag an der Serie The Chosen, und wie gesagt, du darfst mögen, was du willst. Ich mag, dass Jesus und das Evangelium so einfach dargestellt wird. Als ich das erste Mal The Chosen gesehen habe, habe ich folgendes gesagt, das ist der Jesus, den ich auch kenne. Einfach, simpel, nahbar, weißt du, humorvoll, liebevoll. Man spürt es, ne? Total. Man spürt es. Ich kenne Leute, die haben es, also meine Tochter zum Beispiel, und immer wenn Jesus im Bild kam, hat sie etwas gespürt, wie er geredet hat, wie er Menschen angeguckt hat. Sie fing an, nervös zu werden, positiv. Sie fing an, glücklich zu werden. Und das berührt Menschen, weil es einfach ist. Mir ging's auch so. Weil es nahbar ist. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, aber was für mich, und dahin wollte ich ja auch mit dieser Aussage über die Chosen, was mich bei den Chosen so betroffen hat, ist, oder so betroffen macht, ist, wie kompliziert die religiösen Menschen permanent das Leben gemacht haben. Die Pharisäer, die haben, und die Schriftgelehrten, die haben permanent das Leben kompliziert gemacht für ihre Nachfolger. Und Jesus kommt und macht alles simpel. Er macht es einfach, er macht es simpel, er macht es erlebbar, er macht es erfahrbar. Und ja, stell dir vor, wenn ich plötzlich erkenne, indem ich es anerkenne, dass die Kraft liegt nicht in, wie schön ich es predige, die Kraft liegt im Evangelium. Das bedeutet, ein Kind, ein Gelehrter, ein Gebildeter, ein Theologe, Doktor der Theologie, keiner hat mehr Kraft, weil die Kraft ist ja in der Botschaft und nicht in demjenigen, der die Botschaft weitergibt. Stell dir vor, wenn Jesus gesagt hat vom Samen, ein Kind kann guten Samen auf gute Erde säen, der wird immer wachsen. Immer. Und dahin müssen wir zurück. Freunde, wir müssen dahin zurück, dass wir einfach anerkennen, dass jedes Mal, wenn ich den Samen sehe, sprich, jedes Mal, wenn ich das Evangelium weitergebe, in diesem Augenblick wird die Kraft Gottes aktiviert, sprich freigesetzt, die dann mit diesem Samen arbeitet. Der Vater zieht die Menschen zu sich, der Heilige Geist arbeitet mit dem Samen, den wir gegeben haben. Er bringt die Erkenntnis, dass die Menschen das brauchen. Das heißt, meine Arbeit ist nur mehr eine, den Samen jetzt zu sehen. Und dann im kindlichen Glauben wirklich an diese Kraft des Evangeliums zu glauben. Nicht nur zu glauben, dass es wirkt, sondern dass ich derjenige sein darf, der etwas trägt, was ich nur weitergeben muss. Noch nicht mal getan habe ich was dafür. Es wurde mir an die Hand gegeben und ich darf die Hand nur aufmachen, dass die anderen sich das nehmen können. Und das ständig. Für mich klingt das nicht kompliziert. Weißt du, wenn du sagst, ich habe was bekommen und ich darf es geben. Ja. Jesus hat das so klar gesagt, ja, Matthäus 10. Matthäus 10, von Vers 7 weg. Wie oft haben mir Leute diese eine Aussage zitiert, was wurden ich und viele anderen kritisiert, das dürfen die Leute auch. Ist die Stelle mit umsonst? Ah ja. Umsonst hast du begeben, umsonst hast du bekommen, umsonst sollst du geben. Reinhard, wie kannst du fürs Mentoring was verlangen? Einmal habe ich zu einem Menschen gesagt, also heute reagiere ich ja gar nicht drauf. Am Anfang habe ich einmal zu einem Menschen gesagt, ich mache es ganz einfach. Du bezahlst die ganze Studienausrüstung und du bezahlst alle meine Mitarbeiter, die angestellt sind, um dieses hier zu vermöglichen. Und ich gebe es jedem umsonst. Er hat sich nie wieder gemeldet. Mhm. Und weißt du, und diese Leute nehmen diese Aussage hier so aus dem Zusammenhang, umsonst hast du gegeben. bekommen, um sonst was zu geben. Jesus sagte das in einem Zusammenhang, nämlich Matthäus 10, Vers 7. Heilt die Kranken, predigt das Evangelium des Reiches, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Und dann sagt er, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollt ihr es geben. Das heißt, das Evangelium hast du geschenkt bekommen, das Evangelium gibst du weiter. Nie würde ich mich wagen, irgendwo einen Cent von irgendjemandem zu bitten, dem ich das Evangelium predige. Niemals, in Portugiesisch würde ich jetzt sagen, jamais. Niemals, niemals, niemals, niemals. Das Evangelium habe ich geschenkt bekommen, das Evangelium verschenken wir überall auf der Welt. Das heißt, du bist im Prinzip so im Herzen überzeugt von einem Geschenk, das du hast. Und es weggeben macht es nicht weniger, richtig? Nein. Du vermehrst es. Im Gegenteil. Du weißt, das ist wieder die himmlische Kultur, ne? Du weißt ja, dass ich glaube, nichts gehört dir, bis du es nichts verschenkst. Ja, weiß ich. Das ist gut, ja. Ich liebe das. Weggeben, was, ja. Ja, stell dir vor, ich habe Krebs. Werde diagnostiziert mit Krebs, ich habe ganz sicher keine Überlebenschance. Dann kommt dieser Arzt und Wissenschaftler und sagt, Herr Hirtler, ich kann Ihnen garantieren, wir haben jetzt den Durchbruch und die Heilung für Krebs. Hier ist dieses Medikament. Hier, ich gebe Ihnen schachtelweise von diesem Medikament. Aber Sie brauchen nur eine einzige Tablette nehmen. Und ich nehme diese Tablette und der Krebs ist weg. Was mache ich mit den anderen Schachteln? Kommt davon, und der Wissenschaftler sagt, aber du kannst machen damit, was du willst, nur verkaufen darfst du es nicht. Du hast nur eine Chance, zu verstehen, was der Arzt gemacht hat. Er hat es dir geschenkt. Er hat dir nicht ein Medikament geschenkt. Er hat dir Leben geschenkt, er hat dir Gesundheit geschenkt, er hat dir geschenkt, wonach du, wie lange, je nachdem, wie lange du krank warst, dich so lange danach gesehnt hast. Ist es nicht ein absurder Gedanke, dass wenn du von Krebs geheilt wurdest und jetzt hast du die Medizin für die anderen Krebskranken, dass du dich beschwerst, weil du jetzt so eine Verpflichtung, jetzt muss ich was leisten, wäre das nicht absurd, diesen Gedanken zu denken? Weißt du, wie das klingt? Krank. Ja. Das hast du gesagt, nicht ich. Aber das, ich finde, das ist krank. Aber das stimmt. Warum? Es ist doch verdreht. Es ist völlig verdreht. Drum, jeder für mich, der das Evangelium predigt aus Pflichtbewusstsein, der ist in Wirklichkeit von Religion und Religiosität vergiftet worden. Weil wenn ich die Lösung bekommen habe, die mich geheilt hat von meinem unheilbaren Krebs und ich habe jetzt genug davon, dass ich das jedem schenken kann, das nicht verschenken zu wollen, da verstehen wir irgendetwas nicht. Irgendwas passt da einfach nicht. Hast du eine Idee, was es sein könnte, was da nicht passt? Ich denke, was nicht passt, ist eben dieses falsche religiöse Denken. Weißt du, was ich gemerkt habe? Und dann auch vielleicht, weißt du ja, oder vielleicht die Angst, abgelehnt zu werden. Aber denk mal, Jesus hat gesagt, wenn die dich ablehnen, dann lehnen sie ja die Botschaft ab, nicht dich. Und wenn Leute die Botschaft ablehnen, dann lass du das, schüttelst den Staub ab und gehst. Du erlaubst ihnen, das zu tun. Und ich habe gemerkt, Peter, dass ich nicht nur in Veranstaltungen Menschen zu Jesus geführt habe, in Flugzeugen, in Restaurants, in den eigenartigsten Umgebungen, einfach den Menschen das Evangelium gegeben. Und dann, oft haben Menschen mir gesagt, ich kann mich erinnern, nicht vor zu langer Zeit, hat eine Dame zu mir gesagt, diesen Gott will ich auch haben, von dem Sie hier reden. Und ich habe ihr kein Gebet vorgesprochen und gesagt, bete nach. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich sage, wenn du nach Hause gehst am Abend, kniest dich hin beim Bett, bevor du ins Bett gehst, schlafen gehst, kniest dich hin und sagst, Gott, ich will dich kennenlernen, so wie der Reinhard dich kennt. Und ich glaube, dass Jesus Christus gestorben ist, um mir alle meine Sünden zu vergeben. Daran glaube ich jetzt. Dafür danke ich dir. Ich sage, das machst du. Weißt du, wie sie gesagt hat? So einfach kann es doch nicht sein. Doch, so einfach ist es. Zum Jubeln ist das. Weil es so einfach ist. Ich habe die Überzeugung, wenn Christen verstehen würden, wie simpel das Evangelium ist und wie kraftvoll es ist, diese zwei Dinge, nimm diese zwei Worte mit, mein lieber Freund, wie simpel und wie kraftvoll es ist. Wenn wir das wirklich im Herzen ergreifen würden, wir hätten schon viel mehr das Evangelium gepredigt und wir würden wahrscheinlich nur für uns Christen in den deutschsprachigen Ländern, würden wir wahrscheinlich schon zig, wenn nicht hunderttausende mehr Menschen im Himmel haben, als wir sie nicht haben. Wenn wir verstehen würden, wie simpel und wie kraftvoll es ist. Und mit diesen zwei Ausdrücken, mit diesen Gedanken, werden wir hier abschließen. Das Evangelium ist simpel, das Evangelium ist kraftvoll. Und nächstes Mal machen wir weiter. Ciao.